Funkst du da trock Rüd oder fällt ein Kaffee? Ein Gamer geht in einen Laden und bestellt an der Theke ein Radiergummi. Der Gamer fragt den Verkäufer, was er dafür haben möchte. Der Verkäufer sagt ihm 10 Cent, der Herr. Der Gamer legt 10 Cent hin und verlässt den Laden. 6 Stunden später, das Gameplay in Fortnite ist beendet. Da geht der Gamer weiter in den Laden und beschwert sich beim Verkäufer. Sir, dieses Gummi schmeckt einfach nur scheiße. Der Verkäufer lacht. Sir, haben Sie das Radiergummi gegessen? Nein, ich habe da drauf gekauft, kauen steigert die Konzentration. Was machen Sie denn, dass Sie so viel kauen müssen, um Ihr Potenzial so massiv erhöhen zu wollen? Meister, ich bin ein Noob, jede Sau fuckt mich in Fortnite, ich will auch mal gewinnen. Der Verkäufer kratzt sich an den Huden, danach am Kopf und fängt an zu lachen. Der Verkäufer, geh mal rüber zu den Laden da drüben. Er zeigt mit dem Finger auf eine Autowerkstatt, fragt dort mal nach. Geschmack und die Konsistenz solltet ihr gefallen. WTF. Hört man jemanden rufen, der sich irgendwo in diesen Schreibwarenladen befindet? Plötzlich gehen 4 junge Menschen aus dem Laden, gehen in den Laden gegenüber. Der Verkäufer glaubt seinen Augen nicht. Witty, der kleine Gamer-Kunde zum Verkäufer. Gute Idee, tschüss. Oh wei, nun tragen 4 Leute alte Reifen aus dem Laden und sind damit verschwunden am nächsten Tag. Der kleine Gamer kommt erneut in den Schreibwarenladen. Hey Bro, voll korrekt von dir. Es hat funktioniert. Ich habe alle anderen in Fortnite gefickt. Ich habe sie alle fertig gemacht, flachgelegt und so lange umgebracht, bis sie tot waren. Ich bin jetzt der King, sagt er. Sprachlos sieht er den Kleinen an und fragt, wie hast du das gemacht? Was haben denn alte Reifen damit zu tun? Ganz einfach, Bro, alle die anderen 3 auf mich losgehen wollten, bin ich vom PC weg und habe jeden Gegner einen Reifen über den Kopf gezogen. Sie steckt da drinnen seit gestern. Ha. Der Verkäufer ist sich unsicher und fragt ihn, Kleiner, erkläre mir das. Bro, die anderen und ich haben Internetverbot, also zocken wir im eigenen LAN-Netzwerk. Einer war in der Küche, ich war auf dem Klo am Zocken, ein anderer im Keller und der Dicke, den haben meine Eltern rausgeworfen, der war im Schlafzimmer. WTF.